In Hollywood sind sie längst Realität. Menschenähnliche Roboter, die Sprache, Gestik oder sogar Emotionen nachahmen können. Doch wie intelligent sind Computer wirklich? Als Antwort auf diese Frage entwickelte der britische Mathematiker Alan Turing 1950 einen Test, in dem ein Prüfer durch gezielte schriftliche Fragen unterscheiden muss, ob sein Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist. Heute wäre Turing 100 Jahre alt und Spracherkennung, Suchmaschinen und Ansageautomatik gehören längst zum Alltag. Aber können Maschinen auch lügen? Der renommierte Sprachprofiler Raimund H. Drommel entlarvt in seinem Buch »Der Code des Bösen« Verbrecher durch ihre Wortwahl. Gilt das auch für Übersetzungsprogramme, die auf statistischen Grundlagen basieren? Werden Lügendetektoren in Zukunft unfehlbar sein? Oder werden sie uns sogar täuschen können? Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Was dagegen, wenn ich rede? Tests machen mich immer nervös. Aber bitte bewegen Sie sich nicht. Oh, tut mir leid. Ich habe in diesem Jahr schon einen IQ-Test gemacht. Ich glaube, diesen Test habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Reaktionszeit ist ein Faktor, also konzentrieren Sie sich bitte und antworten Sie so schnell es geht. Klar. 1187 Unterwasser? Das ist das Hotel. Welches? In dem ich wohne. Gutes Hotel? Ja, ich denke schon. Gehört das zum Test? Nein, ist nur zum Aufwärmen. Der Lügendetektor von Alessandro Bosetti. Hallo, Entity. Ich bin wahr. Hallo, Entity. Ich bin falsch. Hallo zusammen. Können Sie wissen, ob ich lüge, wenn ich sage, ich lüge? Spreche ich dann nicht die Wahrheit? Vielleicht muss man zuerst einmal feststellen, ob es wirklich ein Ich gibt. Also ganz einfach würde ich sagen, Lüge ist, wenn ich bewusst nicht das sage, was ich weiß. Also bewusst nicht die Wahrheit sagen. Sometimes the best way to lie is to tell the truth. Manchmal ist die beste Art zu lügen, einfach die Wahrheit zu sagen. Sie haben jemanden vor sich, der möglicherweise eine bestimmte Tat begangen hat. Sagt er mir die Wahrheit oder führt er mich auf den Holzweg? Weil entsprechend dieser Aussagen, die die Person tut, werde ich ja weitere Ermittlungen anführen. Ich beobachte die Person, wie redet sie überhaupt, wie ist ihr gesamtes Auftreten. Ich versuche einfach erstmal so eine Grundinformation zur Person zu bekommen. Birgitta Sticher ist Polizeibeamtin und Kriminalpsychologin in Berlin. Ihr Hauptthema ist das Lügen. Birgitta Sticher ist ein Mensch. Dann geht man so vor, dass man zunächst auch ganz normale Fragen stellt. Wie alt sind Sie, wie heißen Sie, wo wohnen Sie? Und man misst die physiologischen Werte. Da hat man auch so eine Art Grundwert. Dann stellt man hinterher relevante Fragen. Zum Beispiel, waren Sie am Tag XY an dem und dem Ort? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Und wenn ich dann im Gespräch merke, dass die Person bei bestimmten Geschehnissen eine höhere Erregung zeigt, dass dann bestimmte Veränderungen zu beobachten sind, dann kann ich da natürlich mich fragen, warum ist das so? Hi, I'm the robot. Fred Roberts ist der Schöpfer von L-Bot, einem Chatbot, also einer Gesprächssoftware, mit der man online kommunizieren kann. L-Bot ist geistreich und ziemlich kompromisslos. Fred Roberts ist kein Roboter. Er ist ein Mensch. L-Bot schämt sich nicht zuzugeben, dass er ein Roboter ist. Computerprogramme können Reaktionen messen, Wahrscheinlichkeiten berechnen und Werte abgleichen. Sie helfen uns, die Wahrheit herauszufinden. Bin ich ein Programm? Wurde ich von jemandem geschrieben? Klingt meine Stimme menschlich für Sie? In einem Beitrag für die Zeitschrift Computing Machinery and Intelligence warf der britische Mathematiker Alan Turing 1950 die Frage auf, ob Maschinen denken können. Können sie dann auch lügen? Intelligenz ist auch die Fähigkeit, eine Täuschung zu erkennen. Turing dachte sich ein Spiel aus, eine Art Test, in dem eine unsichtbare Kommunikationseinheit, ein Mensch oder eine Maschine, versucht, einen Prüfer oder eine Prüferin davon zu überzeugen, dass sie ein Mensch ist. Verzeihung, ich konnte Ihre Eingabe leider nicht verstehen, da ich zurzeit nur 5% meiner Gehirnkapazität nutze. Soll ich meine Kapazität erhöhen und es noch einmal versuchen? Das würde Ihnen einen ungerechten Vorteil verschaffen, so sehr man Ihnen angesichts Ihrer Antworten auch dazu raten möchte. Turing war der Ansicht, dass eine Maschine als intelligent betrachtet werden kann, wenn sie die anwesenden Prüfer in mehr als 30% der Fälle davon überzeugt, dass sie ein Mensch ist. Es gibt Leute, die würden den Turing-Test selbst nicht bestehen. Warum müssen sie ihn einem Computer auferlegen? Okay, well, at the top of the screen is the first input from the judge, which says hello there. Also oben auf dem Bildschirm haben wir die erste Eingabe des Prüfers. Hallo. A couple of seconds later comes back a response from a remote entity, which can be either a computer or a human, saying hello, how are you today? Ein paar Sekunden später kommt die Antwort von der unsichtbaren Entität, also Wesen oder Einheit, die entweder ein Computer oder ein Mensch ist. Hallo. Wie geht es Ihnen heute? To which the judge has replied, I'm pretty good. How are you, mystery entity? Woraufhin der Prüfer geantwortet hat, mir geht's ganz gut. Wie geht es Ihnen, Mr. Entity? Remote has just replied, I'm great, thanks. Und die unsichtbare Einheit hat gerade geantwortet, mir geht es gut, danke. So now waiting for the judge to reply. Jetzt warten wir wieder auf die Antwort des Prüfers. So the judge says, what would you like to talk about? Der Prüfer fragt jetzt, worüber würden Sie gern sprechen? Okay, well, the remote entity had a good think about that and said, I don't know. What do you think about Alan Turing? Die unsichtbare Einheit hat jetzt gründlich nachgedacht und antwortet, ich weiß nicht. Was halten Sie von Alan Turing? The judge is replying, saying, he thinks he was a pretty intelligent guy. Der Prüfer antwortet, er glaube, der sei ein ziemlich intelligenter Typ gewesen. Seit 1991 wird der Turing-Test in Form eines Wettbewerbes ausgetragen. Der Gewinner erhält den sogenannten Loebner-Preis. Für ein Computerprogramm, das die 30%-Vorgabe von Alan Turing erreicht, würde es eine Goldmedaille geben. Leider ist dieser Preis bis heute noch nie verliehen worden. Aber immerhin bekommt das Programm, das am erfolgreichsten vortäuscht, ein Mensch zu sein, eine Bronzemedaille. The judge asked him if there's anything interesting the remote entity might know about Alan Turing. Der Prüfer hat gefragt, ob die unsichtbare Einheit irgendwas Interessantes über Alan Turing wisse. The remote entity has said no, he's never met the guy. Die unsichtbare Einheit hat gesagt, nein, sie habe den Typen nie getroffen. 30 Prüfer sitzen im Bletchley Park in der Nähe von London vor Computerterminals im Chat mit unsichtbaren Kommunikationseinheiten, um herauszufinden, ob es sich bei ihren Gesprächspartnern um Menschen oder Maschinen handelt. Our judge is now telling our remote entity that Alan Turing died decades ago and it's unlikely that he would ever have met him. Unser Prüfer erklärt der unsichtbaren Einheit jetzt, dass Alan Turing schon vor Jahrzehnten gestorben sei und dass die beiden sich daher wohl kaum hätten begegnen können. Auf dem britischen Landsitz arbeitete während des Zweiten Weltkriegs eine Gruppe von Wissenschaftlern, unter ihnen Alan Turing, heimlich daran, die Codes der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken. Es ist sehr schwer, so zu tun, als sei man eine Maschine, um einen Menschen zu täuschen. Das ist nicht wahr. Das war ich nicht. Das war Entity. Ah, well, that's not very nice. The remote entity has just said that our judge must be defective or something. Oh, das ist nicht sehr nett. Die unsichtbare Kommunikationseinheit hat gerade gesagt, hier muss etwas defekt sein oder so. Oh, a detective, sorry. Entdeckt, nicht defekt. I thought you said defective. Entdeckt, nicht defekt. In 29,17% der Fälle wurden die Prüfer von den Maschinen so getäuscht, dass sie glaubten, mit echten Menschen zu kommunizieren. Diese Zahl kommt dem von Turing in seinem Originalbeitrag festgelegten Schwellenwert schon sehr nahe. Our judge has said that Alan would have been 100 years old today and that you don't have to be a great detective to work out if someone's dead or not. Der Prüfer hatte gesagt, Alan wäre heute 100 Jahre alt und man muss kein großer Detektiv sein, um herauszufinden, ob jemand tot ist oder nicht. Ziemlich überzeugend. Yes, no, it's hard to say. It could be either, couldn't it? Ja, Schwer zu sagen. Es könnte beides sein. Bei manchen wusste man sofort, dass sie Maschinen sind. Some of them were quite convincing, and you couldn't tell what was real and what wasn't. And I think the ones that were the best tests were the ones where you're talking to a single, just one entity. Aber manche waren ziemlich überzeugend. Da wusste man nicht, was echt war und was nicht. Und ich finde, die besten Tests waren die, wo man nur mit einer Entität gesprochen hat. Sie sind in der Wüste. Sie wandern allein durch den Sand, als plötzlich... Ist das jetzt der Test? Ja. I tried some stuff from Blade Runner. I said there's a turtle. I did the turtle one. Oh, well, there you go. I did that and they were just... And then it stopped. Ich habe was aus Blade Runner ausprobiert. Die Sache mit der Schildkröte. Sie sind jetzt in der Wüste. Sie wandern durch den Sand, als sie unvermittelt nach unten sehen... Was für eine? Was? Was für eine Wüste? It's a famous scene from Blade Runner where he says he's testing an android to see if it really is an android. He says there's a turtle upside down in the desert. It's baking hot. It's going to die. What do you do? Das ist diese berühmte Szene aus Blade Runner, wo er einen Androiden testet, um zu sehen, ob der wirklich ein Android ist. Und er sagt, eine Schildkröte liegt auf dem Rücken in der Wüste. Es ist glühend heiß. Sie wird sterben. Was machst du? Woraufhin sie sagen würden, sie würden sie umdrehen oder irgend sowas. Völlig egal, was für eine Wüste. Das Ganze ist völlig hypothetisch. Aber warum wäre ich dort? Vielleicht hast du die Nase voll. Vielleicht willst du allein sein, wer weiß. Du schaust nach unten und du siehst eine Schildkröte, die auf dich zukriecht. Denken Sie sich diese Fragen aus oder schreibt sie jemand für Sie auf? Die Schildkröte liegt auf dem Rücken. Ihr Bauch ist der heißen Sonne ausgesetzt. Sie strampelt mit den Beinen und versucht, sich umzudrehen, schafft es aber nicht, nicht ohne deine Hilfe. Würdest du nicht helfen? Wie meinen Sie das? Ich würde nicht helfen. No answer at all. No sensible answer. So it's clearly didn't understand the question. Anything that's a difficult, slightly difficult question that can't pause. Keine Antwort. Keine passende Antwort. Also hat er die Frage eindeutig nicht verstanden. Die können nicht innehalten. Very, very easy to pick those out, unfortunately. Simple questions and ambiguous answers. Ist ganz einfach, die auszusortieren. Einfache Fragen, mehrdeutige Antworten. Ich meine, sie helfen ihr nicht. Warum nicht, Entity? Das sind nur Fragen, Entity. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, jemand hat sie für mich aufgeschrieben. Dies ist ein Test, der eine emotionale Reaktion hervorrufen soll. Sollen wir weitermachen? Ja, der Lügendetektor ist eine Maschine. Raimund Drommel ist ein Sprachdetektiv oder Sprachprofiler. Er ist ebenfalls ein Mensch. Und er ist am Telefon. Neben der Maschine müssen wir auch noch die ausgebildeten Experten haben, die parallel zu diesen Aussagen die Menschen analysieren. Ein Polygraph ist eigentlich zunächst mal ein Gerät. Ein Lügendetektor. Das bestimmte physiologische Werte misst. Zum Beispiel Pulsschlag, Atmung, die Leitfähigkeit der Haut. Ein Polygraph ist eine Maschine. Sieht aus wie ein Koffer aus dem Kabel raushängen, die man mit dem Körper einer Person verbindet. Und mehrere Arme mit Nadeln, die alle gleichzeitig auf eine Papierrolle schreiben. Wie ein Seismograph. An einen Polygraphen werden mir bestimmte Geräte angeschlossen und diese Werte werden gemessen. Die Maschine, die Hightech-Maschine. Diese Geräte sind... Zunächst mal faszinierend, wenn man denkt, man hätte jetzt einen Lügendetektor. Dann zu dem Ergebnis kommt, ja, er hat gelogen und die Experten, unabhängig davon zu diesem Ergebnis, dann ist die Aussagefähigkeit natürlich viel größer. Wir vermuten natürlich durchaus häufig zu Recht, dass eine Person, wenn sie etwas sagt, was nicht der Wahrheit entspricht, vielleicht aufgeregter ist und entsprechend physiologische Erregungsprozesse ablesbar sind. Ich darf noch nicht sofort davon ausgehen, jetzt lügt die Person. Analytische Erfahrung, die sich auch über die Jahre sammelt. Es gibt aber auch andere Personen, die von ihrer Art her, wir würden das so umgangssprachlich sagen, abgebrüht sind. Die empfinden überhaupt kaum Angst. Die sind sehr, ja, cool, würde man heute modern sagen. Und wenn Menschen ganz wenig Angst empfinden, dann werden sie auch ohne die Miene zu verziehen und ohne physiologische Veränderung zu zeigen, lügen können. Statistik spielt hier auch eine wesentliche Rolle. Wenn man erkennt, dass jemand auch erregt sein kann, ohne dass er lügt, und dass jemand lügen kann, ohne erregt zu sein, kommt man ganz klar zu dem Ergebnis, dass es sehr schwierig ist, anhand der Testergebnisse eine differenzierte oder wahre Aussage zu machen, dass jemand lügt oder nicht lügt. Sprachanalyse-Software. Also es gibt Beispiele, wo man aufzeigen kann, dass selbst bei einem Polygraphen jemand, ein Serienmörder, erfolgreich den Polygraphentest bestanden hat, also als Nicht-Lügner, der aber de facto Morde begangen hat. Also das heißt, Menschen, die von der Ausstattung, Grundausstattung her geringe Angst empfinden, sind am ehesten in der Lage, auch keine Erregung zu zeigen. Und das misst dann weder ein Gerät, das angeblich Lügen misst, noch eine Polizei kann das erkennen, dass hier irgendwelche Hinweise sind. Brauchen wir auch noch das Ergebnis des erfahrenen Experten? Und aufgrund dieser Fehlerhaftigkeit dieses Prozesses hat der Bundesgerichtshof schon relativ früh, 1954 und nochmal 1998, gesagt, dass der Polygraph als mit den dort produzierten Ergebnissen in der Hauptverhandlung nicht zulässig ist. Und deswegen ist er in Deutschland eine verbotene Vernehmungsmethode nach dem Paragraph 136 Strafprozessordnung und wird in der Hauptverhandlung nicht anerkannt. Ich hatte mal einen Freund, der konnte mit beiden Händen gleichzeitig schreiben. Er war Linkshänder, aber seine Eltern zwangen ihn, auch die rechte Hand zu benutzen. Die eine Hand schrieb die Wahrheit, die andere nur Lügen. We're still missing two judges, somehow. Wir warten noch auf zwei Prüfer. Don't know, where are they? Ich weiß nicht, wo die stecken. Ein Mensch, der keine Sorge hat, keine Angst hat vor einem Ich-Anfall. Sehr geehrter Herr Drommel, ich freue mich sehr auf unser Gespräch am Freitag. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Erziehung und Sozialisation Texte niemals mit einem Ich beginnen würden. Das ist ganz interessant, da geht es schon in den Bereich der Typologien. Ja? Manche haben es auch, sind auch von ihrem Lehrer in der Schule fast schon verprügelt worden, wenn sie mit einem Ich angefangen haben. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch am Freitag und ich habe eine kleine Bitte, dass ich hoffe. Also das ist das eine. Dann gibt es sehr zurückhaltende, ängstliche Menschen, die das Ich im Text verstecken, ja, die auch nicht mit einem Ich anfangen. Also hier finde ich, kommt bei Ihnen raus, Sie scheue nicht den Ich-Anfang. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Magst du Pferde? There are an infinite number of objects in the world, so if there's no way I can know that users might all of a sudden ask, do you like chairs? You know, do you like furniture? Auf der Welt existiert eine unendliche Menge an Gegenständen. Deshalb kann ich unmöglich vorhersehen, dass ein Anwender völlig unvermittelt fragt, mögen Sie Stühle? Mögen Sie Möbel? So we can map that to a set of text phrases that can return to the user in this meta dialogue to seem well, totally responsive. Also, wir können das auf einer Reihe von Formulierungen abbilden, die der Anwender in einem Metadialog als Antwort erhält, um damit den Anschein zu erwecken, dass hier eine vollkommen angemessene Reaktion erfolgt. Magst du Pferde? Mein Lieblingstier wechselt ja von Tag zu Tag. Heute ist mal das Känguru dran. Maybe if you ask Elbot, do you like horses? It'll come back with something, you're talking about living creatures. I think they are good for robots. And then if you agree, maybe he'll tell you why he thinks they are good. And this looks totally responsive to what the user has asked. Wenn Sie zum Beispiel fragen würden, magst du Pferde? Wird er vielleicht antworten, nun, Sie reden über lebendige Wesen. Ich glaube, lebendige Wesen sind gut für Roboter. Und wenn Sie zustimmen, wird er Ihnen vielleicht erzählen, warum sie gut für ihn sind. Und dann würde das als vollkommen angemessene Antwort auf die Frage des Anwenders erscheinen. Okay, aber was denkst du über Pferde? Das erinnert mich an einen Besuch auf einem Bauernhof. Da habe ich mich stundenlang mit diesen schwarz-weiß gefleckten Wesen unterhalten, den Kühen. Mit denen solltet ihr Menschen auch endlich mal ins Gespräch kommen. But it's actually a case where there were so many combinations to cover that we just couldn't do it. And in the previous method of handling it, we would just have been only have been able to give a general response, which wouldn't have convinced anyone. Aber dies ist tatsächlich ein Fall, der so viele Kombinationsmöglichkeiten beinhaltet, dass wir es nicht hingekriegt hätten. Mit der herkömmlichen Methode hätten wir nur eine ganz allgemeine Antwort geben können, die niemanden überzeugt hätte. Ich sehe, dass du von Kühen reden willst. Aber was denkst du über Pferde? Diese Frage auch nur ansatzweise zu beantworten, würde zu viel Prozessorzeit in Anspruch nehmen. Ich wäre absturzgefährdet. Es gibt ja einen sehr bekannten amerikanischen Forscher, den Paul Ekman. Und der hat versucht, über Mikroanalyse des Gesichtes solche Erkenntnisse, er setzt auch Computer dafür ein, zur Lügendetektion einzusetzen. Also die Grundannahme ist, wenn wir eine wahre Aussage machen, dann verziehen wir die Muskulatur, die kleinsten Muskelfasern im Gesicht anders, als wenn wir lügen. Und er hat gemeint, bestimmte Veränderungen zu erkennen. Aber wenn man genau hinschaut, es gibt immer Personen, die von den von ihm aufgestellten Regeln abweichen. Huma Shah von der Universität Reading. Have you seen the movie Prometheus recently? Huma Shah ist ein Mensch. Okay, because there's a robot in there, David, the android. Haben Sie den Film Prometheus gesehen? Da gibt es einen Roboter, David, einen Androiden. Hallo, ich bin David. Hallo, ich bin Entity. And he's accused of not having a soul, not having consciousness, but he doesn't have a human soul and human consciousness. Und man wirft ihm vor, keine Seele zu besitzen und kein Bewusstsein, aber er hat einfach keine menschliche Seele oder kein menschliches Bewusstsein. Was kannst du, Entity? He's got machine soul, a machine consciousness, so he's able to enjoy things. Er hat eine Maschinenseele und ein Maschinenbewusstsein. Er ist in der Lage, Dinge zu genießen. Ich kann so gut wie alles, worum man mich bittet. Ich kann ihre Mitarbeiter unterstützen. Ich kann die Effizienz ihres Unternehmens erhöhen. Ich kann Aufträge ausführen, die meine menschlichen Kollegen möglicherweise als belastend oder unethisch empfinden. Ich kann mich mühelos in ihr Team integrieren. He loves a Lawrence of Arabia movie. He parts his hair like Peter O'Toole. Er liebt Lawrence of Arabia Filme. Er scheitelt sich sein Haar wie Peter O'Toole. I'm referring to him as a he because he acts human. He has machine consciousness. So as far as I'm concerned, he's fine and we will have things like that and we have to get used to it. Ich sage er, weil er sich menschlich verhält und gleichzeitig ein Maschinenbewusstsein besitzt. Also aus meiner Sicht geht es ihm gut. Und wir werden uns an solche Dinge gewöhnen müssen. Es gibt keine physiologischen Lügensymptome, sondern es gibt zunächst mal Erregungssymptome. Also man hört einfach ständig eine Stimmung raus und das geht auch darum, in welche Richtung geht jetzt das Gespräch, was werde ich gerade sagen oder wie ist das gemeint zum Beispiel. Felix Burkhardt ist Experte für Spracherkennungssysteme und derzeit für das Zukunftslabor der Deutschen Telekom tätig. Er ist ein Mensch. Oh. An den Wochenenden bin ich jetzt mal nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. Wer ist Agnes? Oh. An den Wochenenden bin ich jetzt mal nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. Agnes ist jemand, der mich glücklich macht. An den Wochenenden bin ich jetzt mal nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. Agnes ist jemand, der mich traurig macht. Überdurchschnittliche Emotionalität. An den Wochenenden bin ich jetzt mal nach Hause gefahren und habe Agnes besucht. Sie macht mir Angst. Es ist einfach so, dass wenn wir miteinander kommunizieren, auch wir beide jetzt, dann haben wir immer auch einen emotionalen Kanal. Felix Burkhardts Forschungsarbeit geht in zwei Richtungen. Zum einen lehrt er Computer, Gefühle in der Stimme eines Sprechers zu erkennen. Ein Computer kann verstehen, ob ein Sprecher ruhig oder verärgert ist, glücklich oder traurig, indem er die Intensität, den Tonfall und das Frequenzspektrum der sprechenden Stimme analysiert. In unserem Fall könnte sich der Computer als Servicemitarbeiter der Telekom getarnt haben. Melbourne Terminal Information Papa, issue that 1300 Zulu. Sie macht mich glücklich. Ein weiterer Aspekt der Forschungsarbeit von Felix Burkhardt ist, Computern beizubringen, wie sie ihrer Stimme eine bestimmte emotionale Färbung verleihen. So kann die synthetische Stimme fröhlich, traurig, wütend oder humorvoll klingen. Die synthetischen Stimmen, die wir gerade hören, stammen aus Burkhardts Online-Datenbank für expressives künstliches Sprechen, die Beispiele aus seiner Forschungsarbeit versammelt. Melbourne Terminal Information Papa, issued at 1300 Zulu. Das ist nur eine Stimme. Melbourne Terminal Information Papa, issued at 1300 Zulu. Oh, du hast es verärgert, Entity. Ich kann ja auch mit Ironie arbeiten, zum Beispiel. Das kann auch nehmen. Das kann sehr wichtig sein, zum Beispiel auch für, genau, das ist ein schönes Beispiel, finde ich, für eine Anwendung, ist, dass ich viel Anwendung habe in der Sentiment-Analyse. Also ich möchte gerne rausfinden, was die Leute über ein bestimmtes Produkt oder einen Film denken oder irgendwas. Melbourne Terminal Information Papa, issued at 1300 Zulu. Jetzt hast du es traurig gemacht, Entity. Und dabei, was die ganz große Schwierigkeit bei diesem System ist, Ironie und Sarkasmus, weil sich genau die Aussage umdreht. Ja. Und das wird aber oft durch den Klang der Stimme ganz deutlich gemacht. Wenn man das erkennen würde, und das ist nicht so schwierig, dann hat man da eine ganz interessante Anwendung von Emotionserkennung letztendlich. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich das getan habe. Ich halte es für sinnvoll, dass wenn diese Systeme mal so gut sind, dass sie tatsächlich so eingesetzt werden können, dann sollte man sicherlich ethische Richtlinien entwerfen. Das ist auch schon passiert. Also wir waren zum Beispiel Teil von einem EU-Projekt, Humane, Network of Excellence in Human-Machine Emotional Communication. Und da gab es eines der Arbeitspakete war Ethik. Und da ging es um die Entwicklung von ethischen Richtlinien. Was kann ich tun? Und auch um Persuasion. Also was kann ich jetzt gerade, inwieweit kann ich Emotionserkennung oder Simulation benutzen, um Leute zu irgendwas zu überreden? Und mir ist jetzt die genaue Regel dafür nicht bekannt, aber es ist sicherlich sinnvoll, sich da Richtlinien zu geben und die transparent zu machen. Und vor allen Dingen immer transparent zu machen, was passiert natürlich mit den Daten? Also was wird hier eigentlich genau gemacht? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja? Das heißt also, Sie sind ein Mensch, der durchaus auch in der Lage ist, das eigene Ich zu präsentieren. Dann gleich in Verbindung mit einer emotionalen Kundgabe. Und ich habe eine kleine Bitte, dass ich hoffe, Sie nicht zu unbequem finden werden. Ich möchte Sie fragen. Ich freue mich sehr. Das ist natürlich auch entspricht unseren sozialen Normen. Das heißt, Sie werden jetzt zu Recht sagen, ja, Herr Drommel, das machen viele. Aber trotzdem können wir das einmal festhalten. Ein Ich-Anfang in Verbindung mit einer emotionalen Äußerung. Da kann ich schon die Hypothese formulieren. Ich möchte Sie fragen, ob bevor wir uns mit unserem Gespräch wirklich loslegen, es könnte sich um einen Menschen handeln, der eine überdurchschnittliche Emotionalität hat. Das heißt... Entity, worüber denkst du nach? Do you think we're gonna have a problem with robots in the near future? Denken Sie, dass wir in näherer Zukunft ein Problem mit Robotern haben werden? Well, I personally do, because part of what the Turing test is about is intelligence. Can machines think was what... Turing was asking, and he raised this game as some sort of test of whether machines can think, and if you can think, you're intelligent. Ich persönlich glaube ja, denn ein Aspekt des Turing-Tests ist Intelligenz. Können Maschinen denken, war Turings Ausgangsfrage. Und er hat das Spiel als eine Art Test angelegt, der Aufschluss darüber gibt, ob Maschinen denken können und ob wir glauben, wir seien intelligent. Professor Kevin Warwick ist Professor für Kybernetik an der Universität von Reading. Er ist Mitorganisator eines anderen Turing-Wettbewerbs. Hi Entity, ich bin wahr. Hi Entity, ich bin falsch. Hi Leute. Was ist dein Lieblingsbuch? Ich lese oft Telefonbücher oder dadaistische Lyrik. Bä, brä, brä, brä. Typisch Computer. Sie neigen zu Verallgemeinerungen, aber ich muss zugeben, das tue ich auch, mit dem Unterschied, dass meine Verallgemeinerungen auf einer soliden statistischen Grundlage beruhen. We are given a lot of assurances, oh, everything's okay, but a lot of the systems, although they do have a human override or a human veto, it's never actually used. Man versichert uns, dass alles in Ordnung sei. Aber obwohl viele Systeme über eine Option zur Befehlskorrektur verfügen oder eine Veto-Option, wird davon eigentlich nie Gebrauch gemacht. Is it the Peacekeeper missile system? Although several thousand of them have now been fired, it has a 10-second veto, a 10-second human override. If the human design, no, because it goes automatically. If an enemy missile or plane is seen coming in as an attack, then the missile is deployed automatically. But it has a 10-second veto. Nehmen wir zum Beispiel das Peacekeeper-Raketensystem. Obwohl schon mehrere tausend Raketen abgefeuert wurden, verfügt das System über ein 10-Sekunden-Veto. 10 Sekunden für eine Befehlskorrektur. Oder es läuft automatisch an. Werden eine feindliche Rakete oder ein Flugzeug als Angreifer betrachtet, dann wird Peacekeeper automatisch abgefeuert. Aber es gibt dieses 10-Sekunden-Veto. But never once in all the time that Peacekeeper missiles have been used, never once has this veto actually been used in practice. Aber nicht ein einziges Mal während der ganzen Zeit, in der Peacekeeping Missiles eingesetzt wurden, nicht einmal wurde in der Praxis ein Veto eingelegt. A lot of systems already are operating automatically. The missile system itself is deciding I'm going to fire and it fires. There's no human involved in it. There is technically this override, but practically you're never really in a position to use it. Das heißt, dass viele Systeme bereits automatisch bedient werden, dass also das Missile System selbst entscheidet, ich werde feuern und es feuert. Daran sind keine Menschen mehr beteiligt. Technisch gesehen existiert die Möglichkeit einzugreifen, aber praktisch ist man nie in der Lage, sie zu nutzen. Sehr geehrter Herr Drommel, ich weiß natürlich, Ihre Muttersprache ist vermutlich Italienisch, ist das richtig? Ich freue mich sehr auf unser Gespräch am Freitag und ich habe eine kleine Bitte, dass ich hoffe, ja, natürlich, ja. Sie nicht zu unbequem finden werden. Ich möchte Sie fragen, ob, bevor wir uns mit unserem Gespräch wirklich loslegen, das ist auch klar. So, ich hoffe, dass dies möglich sein wird und ich freue mich, auf Sie bald zu hören. Alles Gute, Entity. Wenn ich dann an den Text Schluss springe, alles Gute, dann ist das total, wie wir Profiler sagen, kompatibel. Da ist ein Wunsch. Normalerweise schreiben die Leute dann MFG mit freundlichen Grüßen. Wir könnten dann später uns richtig einander vorstellen und eine entspannte Gespräche über verschiedene Aspekte Ihrer Arbeit und des Buches Der Code des Bösen haben. Ich hoffe, dass dies möglich sein wird und ich freue mich, auf Sie bald zu hören. Beste Grüße, so die Standardfloskel. Aber alles Gute ist eigentlich relativ selten und höchst individuell. Gehört also auch zu Ihrem Individualcode, weil wir uns ja mit Verlaub noch gar nicht so lange kennen. Und dann wünscht man einem anderen schon so ein bisschen alles Gute. Hat man auch im englischen Bereich, wo die Leute dann schreiben, take care und so weiter. Also hier ist eine überdurchschnittliche Emotionalität bei Ihnen vorhanden, keine Frage. Ich Anfang wird auch gerne wird benutzt. Ich rufe am Freitag 15 Uhr unter 0049. Ja. Hallo, es tut mir ja, sehr leid. Gar kein Problem. Ich hoffe, wir haben jetzt. Sowas habe ich nie gehabt. Ja, das ist ganz normal, das passiert. Wir waren beim Lügen stehen geblieben. Genau, weil. Ja, dann. Ja. Dann, ja, dann da war eine Frau entführt worden und man hatte sie bedroht. Ja, dann. Ja. Dann ja. Es gibt ein bestimmtes Tatmuster im organisierten Verbrechen, zum Beispiel auch bei der Mafia, dass man Menschen zwingt, bevor man sie ermordet, Abschiedsbriefe zu schreiben, damit es aussieht wie ein Suizid, wie ein Selbstmord. Ja? Ja, dann. Dann Raimund Drommel sucht nicht wie andere Kriminalbeamte am Tatort nach Spuren, sondern findet forensische Beweise in der Analyse von Texten. Ja? Um Fälle von Urkundenfälschung, Erpressung oder anonymen Drohbriefen aufzuklären, entwickelte er eine sprachanalytische Methode, die zeigt, was hinter dem Text steckt. Ja, Dann? Wer hat ihn geschrieben? Enthält er versteckte Informationen über den Verfasser? Wann wurde er geschrieben? Wo? Drommel hat bereits zahlreiche Fälle gelöst, von denen einige ein breites mediales Interesse hervorriefen. Ja, dann? Dann ja. Es ging um Rotlichtmilieu und diese Frau war eigentlich eine Kronzeugin der Polizei. Ja, dann... Da schreibt also, bekommt jemand die Waffe an den Kopf gedrückt und soll dann seinen Abschiedsbrief schreiben, dass er freiwillig aus dem Leben scheidet. So, ja, dann... Dann ja. Sagen wir mal, gegen den Paten konnte sie aussagen, dass er Geldwäsche betrieb, dass er Bordelle betrieb und so weiter. Ja, ja dann... Dann ja. Schreibt er das mit seiner Handschrift, damit die dummen Polizisten denken, na ja. Ja. Die Handschrift ist ja authentisch, also ist der Brief auch echt. Ja, dann? Dann ja. Ja. Und dieser Pate hatte natürlich etwas dagegen und hat sie dann entführt und hat sie gezwungen, ja, dann diese Aussagen zu widerrufen. Dann ja. Aber die Sprache wird ihm, wie Sie sagen, doppelbödig, die Sprache wird ihm aufgezwungen. Das heißt, er schreibt das nach Diktat oder noch besser, man gibt ihm eine maschinengeschriebene Vorlage und sagt, schreib das mal ab mit deiner Handschrift. Ja? Dann ja. Dass sie falsch ausgesagt hatte, ja, dass sie bei den Bullen, bei der Polizei falsch ausgesagt hatte. Sie sollte alle ihre Aussagen gegen ihn zurücknehmen. Und das hat sie auch gemacht nach Diktat von ihm, aber mit ihrer Handschrift. Ja, dann. Dann ja. Dann zeigt sich, dass das eben nicht seine eigene authentische Sprache ist, sondern dass das die Sprache eines anderen ist, eine Fremdsprache. Das können eine Fremdsprache, also Sprache eines Fremden. Ja, dann. Ja, dann. Dann ja. Der Graphologe der Polizei fand sogar heraus, dass die Handschrift Stressmerkmale aufwies. Ja, dann. Dann ja. Das können Sie aber nur herausfinden, wenn Sie seine normale Sprache kennen. Das heißt, Sie brauchen, um das abgleichen zu können, viel Sprachmaterial, authentisches Sprachmaterial. Ja. Kommt der Stress von der Waffe am Kopf, ja? Ja. Weil ein Externer uns bedroht? Oder haben wir den inneren Stress, weil wir kurz vor einem Suizid stehen? So. Ja, dann? Von diesem Menschen, der sich angeblich selbst getötet hat. Und dann wird man herausfinden, aha, da sind ja Fremdkörper in dem Text drin. Da sind bestimmte Formulierungen, die er nie benutzt, wie zum Beispiel in diesem Fall von Sabine Gessner, wo die Sabine Gessner immer ja dann geschrieben hat. Ja, dann. Also diese Abfolge der kleinen Wörtchen, in 100% der Fälle schrieb sie ja dann. Ja, dann. In ihren Liebesbriefen, in ihrer ganzen Korrespondenz. Und der Täter, der Kriminelle, der sie getötet hat, der hatte die umgekehrte Reihenfolge in seinem Sprachprogramm. Der schrieb immer dann ja. Dann ja. Ja? Und Sie ahnen es schon, in diesen letzten Briefen kam dann auch die Reihenfolge dann ja. Und das hat der Computer gefunden. Das hätten wir so nicht herausgefunden. Und so haben wir festgestellt, aha, da gibt es Divergenzen, da war eine fremde Sprache beteiligt. Ja. Und dann war er so überrascht, es war ein Schwerkrimineller, aber er kannte diese Methode nicht des Sprachprofilings und wusste zwar Schriftanalysen, das kennen alle Gangster natürlich mittlerweile, Stimmanalysen auch. Er war so überrascht, dass er sofort ein Geständnis abgelegt hat. Ja, dann? Und so wurde der Fall gelöst. Ja? Was Sie gleich hören werden, ist falsch. Was Sie soeben gehört haben, war wahr. There are many advantages of machine intelligence, the mathematical speed, the memory capabilities, the network capabilities, all of which the human brain can't match at all. Maschinenintelligenz hat viele Vorteile. Die Rechengeschwindigkeit, die Gedächtnisfähigkeit, die Fähigkeit zur Vernetzung, alles Leistungen, an die das menschliche Gehirn nicht heranreicht. So with all those advantages, plus the fact that it can communicate just like a human, means that it's potentially extremely dangerous for the future. Diese Vorteile und die Tatsache, dass die Maschine menschlich kommunizieren kann, machen sie potenziell extrem gefährlich für unsere Zukunft. Where artificial intelligence is controlling say missile systems, defense systems, as we see now the drones that have considerable amount of firepower, where they are making the decisions themselves, we can see the dangers automatically. Wo künstliche Intelligenz regiert, wie in Waffensystemen, Verteidigungssystemen, wir sehen das an den Drohnen, die über ein erhebliches Maß an Zerstörungskraft verfügen. Wenn diese Systeme eigene Entscheidungen treffen, dann wird sofort deutlich, wie gefährlich das ist. In finance systems, out of human control, if it's machines controlling them, and we are handing over control because machines are more and more intelligent, then all these present dangers for humans. Aber das gilt auch für Finanzsysteme außerhalb menschlicher Kontrolle. Wenn wir Maschinen hier die Kontrolle überlassen, weil Maschinen immer intelligenter werden, dann liegen in all dem große Gefahren für Menschen. Vor allem deshalb, weil wir nicht wissen, was Intelligenz eigentlich ist. So, does a human have intelligence? And you're trying to find out that in the competition, in the game. Does a machine have intelligence? Besitzt ein Mensch Intelligenz? Und man versucht das herauszufinden, im Wettbewerb, im Spiel. Besitzt eine Maschine Intelligenz? And you, what are you? Are you a human? Und Sie, Professor Warwick? Was sind Sie? Sind Sie ein Mensch? I am from time to time part. I can see the advantages of machine intelligence over human intelligence and therefore feel we should upgrade rather than potentially having it acting against us. Von Zeit zu Zeit. Teils. Ich sehe die Vorteile von Maschinenintelligenz gegenüber menschlicher Intelligenz. Und deshalb meine ich, wir sollten sie lieber weiter ausbauen, als die Maschinen potenziell gegen uns arbeiten zu lassen. Traurig, glücklich, traurig, glücklich, traurig, glücklich, traurig. Und wir hatten im Laufe der letzten Jahre hatten wir Projekte zur Emotionserkennung, wo es also darum ging, inwieweit man aus dem Sprachsignal heraus erkennen kann, ob Menschen verärgert sind oder nicht. Wütend, happy, ängstlich, sad, wütend, ängstlich, glücklich, wütend, ängstlich, aggressiv, happy, nett. Wofür ist das jetzt gut für die Telekom? Gut, wir haben ja viel mit Kunden zu tun, die jetzt zum Beispiel anrufen und es kann Vorteile haben zu wissen, ob die jetzt verärgert sind oder nicht, weil man dann eventuell kann man die dann schneller bedienen oder kann eine Aktion auslösen, die quasi verhindert, dass der Kunde jetzt verärgert auflegt und nie wieder anruft. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Wütend, happy, ängstlich, sad, aggressiv, glücklich, nett, happy. Also wenn ich zum Beispiel einen Kundendienst verbessern will, dadurch, dass ich Leute erkenne, die verärgert sind und denen dann vielleicht einen Premium-Service anbiete oder irgendwas. Wer Ärger macht, bekommt den Premium-Service ganz klar. Happy? Ärger. Traurig. Wütend. Freude. Glücklich. Ängstlich. Trauer. Traurig. Aggressiv. Ärger. Traurig. Ängstlich. Freude. Trauer. Glücklich. Traurig. Aggressiv. Ärger. Sad. Wütend. Happy. Freude. Glücklich. Ängstlich. Happy. Trauer. Sad. Aggressiv. Happy. Glücklich. Ärger. Happy. Ängstlich. Sad. Happy. Glücklich. Happy. Sehr geehrter Herr Drommel, ich habe eine kleine Bitte, dass ich hoffe, Sie nicht zu unbequem finden werden. Ich möchte Sie fragen, ob, bevor wir uns mit unserem Gespräch wirklich loslegen, um ein paar Informationen über mich zu extrahieren durch einen Blick auf unser kleines E-Mail-Korrespondenz. So, ich habe eine kleine Bitte. Hohes Höflichkeitsniveau, das ist in Deutschland ja schon fast, wirkt das ja schon fast überhöflich. Das ist ja schon jenseits, also für einen Deutschen wäre das schon fast über der Norm, extrem. Das war auch... Ich denke, es gibt ein paar Dinge herausfinden in die Art, wie diese E-Mails geschrieben worden waren. Aber hier sehr interessant, dass Sie hier sehr ja, sehr höflich und auch entschuldigend formulieren. Ich hoffe, es ist für Sie nicht zu unbequem. Dass ich hoffe, Sie nicht zu unbequem finden werden. Ich möchte... Finde ich also, neben der Emotionalität kommt ein hohes Höflichkeitsniveau hinzu, was deutlich über dem deutschen Durchschnitt liegt. Auch hier, ich möchte Sie fragen, ob, bevor wir uns mit unserem Gespräch wirklich loslegen, ein paar Informationen über mich zu extrahieren, damit sind wir gerade gemeinsam dabei, durch einen Blick auf unsere kleine E-Mail-Korrespondenz. Jetzt könnte man sagen, Blick könnte vielleicht ein visueller Mensch sein. Das sehe ich bis jetzt so noch nicht. Ich meine, die Hypothese ist, die meisten von uns haben eine visuelle Dominanz, aber bei einer E-Mail geht es nur mit Blick. Also der Blick wäre vielleicht eine Hypothese. Könnte es ein visueller Mensch sein? Müsste ich nochmal nachverfolgen, ob noch was mehr kommt. Kleine E-Mail-Korrespondenz ist klar. Ich denke, es gibt ein paar Dinge, ja, in der Art, wie diese E-Mails geschrieben worden waren. Wie gesagt, ich bin jetzt nur bei der einen. Ich versuche sie nicht zu testen. Auch es gibt einen anderen Aspekt. Eine Sache, die in diese E-Mail drin ist. Also was ich jetzt eine überdurchschnittliche Emotionalität natürlich auch, habe ich gefunden. Ich bin jetzt mal Satz, gehe das jetzt Satz für Satz noch einmal durch. Ich denke, es geht aber Dinge herausfinden. Ich kann direkt sagen, die Sache ist, wegen meiner, ich bin nicht deutsche Muttersprache. Dann ich benutze auch Hilfe sozusagen. Wenn ich meinen Gedanken auf eine andere Sprache übersetze. Und jetzt gibt es diese... Das ist dann der nächste Schritt, dass man sagt, ja. Verstehen, was ich meine? Genau, das ist natürlich, wäre dann erst, das kommt aber erst später in der Reihenfolge der Checkliste, klar. Wir haben erstmal die Checkliste, was ist der erste Eindruck, so prima vista, so. Was hat Entity gemeint? Er meint automatisierte Übersetzungsprogramme. Er ist einfach total abhängig davon. Google Translate ist relativ dumm, sage ich mal, von wenn man sich das so anschaut, weil es tatsächlich Worte nicht versteht. Nicht immer. Es ist kein Wesen, es ist nichts Lebendiges, es ist ein Stück Code, Computercode. Stefan Keuchel ist PR-Manager bei Google Germany in Hamburg. Er ist ein Mensch. Manchmal bezahle ich einen Übersetzer. Entity, du machst also alles mit dem Google-Übersetzer? Okay, ja, ich mag ihn, ich geb's zu. Weil er eine lernende Maschine ist, das gefällt mir. Ich finde das cool. Google Übersetzer ist ein Online-Übersetzungsprogramm, das von dem deutschen Programmierer Franz Josef Och entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Übersetzungsmaschine, die nicht zu wissen scheint, was eine Sprache ist und sie dennoch sprechen kann. Das lässt darauf schließen, dass Sprache nicht aus voneinander getrennten, festgelegten Einheiten, Objekten, Wesen besteht, sondern vielmehr aus einem dynamischen Netz von Beziehungen und Knotenpunkten. Und er meint nichts von dem, was er sagt. Er ist nichts als Mathematik, leicht wie frische Luft. Beispielsweise kann ich ganze Sätze eintippen und ich bekomme in Echtzeit eine Übersetzung geliefert. Wie erfrischend. Das heißt, wenn ich mit dir spreche, unterhalten wir uns durch den Google-Übersetzer? Du sprichst vielleicht Koreanisch mit mir? Italienisch? Yep. Me talking. Ich und sprechen. Letztendlich, wenn man es betrachtet, sind es Algorithmen, mathematische Gleichungen, die versuchen, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zugegebenermaßen, aber mathematische Rechnungen anzustellen. Nun mal ehrlich, wer bist du? Hallo, ich bin Entity. Das Programm generiert einfach auf mathematische Weise eine Übersetzung, indem es ununterbrochen im Netz nachschlägt. Es lernt dabei aus mehrsprachigem Material, zum Beispiel Dokumenten, die durch die UN standardmäßig in 6 offiziellen Sprachen online publiziert werden. Entity? Ja. Entity, was bist du? Der Schriftsteller Giorgio Manganelli schrieb einmal: Pinocchio ist niemals ein Mensch, aber er ist immer menschenähnlich. Dadurch, dass wir das mehr statistisch betrachtet haben, dieses Problem, ist es gelungen, eine Übersetzungsqualität zu erreichen, die bislang noch nicht so bekannt war. Zurzeit ist es tatsächlich noch sehr unemotional. Es ist eine Computerstimme, die einem diese Sätze auch vorliest. Es ärgert mich nie. Es geht mir nie gegen den Strich. Es lügt mich nie an. Ja, also wenn es eine Emotion hätte, dann hätte es vielleicht einen Grund, mal zu lügen oder so. Es versucht nie vorzutäuschen, jemand anderes zu sein. Da es tatsächlich rein maschinell passiert, gibt es keinen Grund zu lügen. Und die Antwort auf Ihre Frage, Google Translate, lautet nein. Entity, jetzt hör mal. Was bist du? Ich bin Sprache. Ich bin Worte. Viele Sprachen. Viele Worte. Woher? Wo kommen diese Worte her? Aus dem Radio. Der Lügendetektor von Alessandro Bosetti. Komposition der Autor. Mit Auszügen aus den Log-Einträgen des Loebner-Preises der Universität Reading und des Turing 100-Wettbewerbes. Es sprachen Matthias Buntschuh, Bettina Kurt, Oliver Broth und Oliver Nitsche. Technische Realisation Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Alessandro Bosetti. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012.